Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Im April des Jahres 2004 ging eine Nachricht um die Welt, die großes Aufsehen erregte. Wrackteile, die man vor der Küste Marseilles geortet hatte, waren durch Taucher eindeutig identifiziert worden als Trümmer der Maschine, mit der Antoine de Saint-Exupéry im Jahre 1944 zu seinem letzten Flug aufgebrochen war. »Ich habe geweint, als ich es hörte«, sagte der Direktor des Suchunternehmens Geocean. »Bitte, zeichne mir ein Schaf.« »Wie bitte?« »Zeichne mir ein Schaf.« »Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernsthaft betrachtete. Ich schaute mir die Erscheinung mit großen, staunenden Augen an. Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verirrt. Auch nicht halb tot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst. Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich zu ihm, »Aber was machst denn du da?« Da wiederholte es ganz sanft, wie eine sehr ernsthafte Sache. »Bitte, zeichne mir ein Schaf.« So also machte der Ich-Erzähler Bekanntschaft mit dem kleinen Prinzen. Mitten in der Wüste, wo er, der Pilot, nach einer Bruchlandung versucht, sein Flugzeug zu reparieren. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Einsamer kann man nicht sein. Und auch nicht mehr auf sich zurückgeworfen als der Erzähler. Antoine de Saint-Exupéry, Spross eines alten französischen Adelsgeschlechtes, erfahren in der Fliegerei, erfahren auch mit Bruchlandungen in der Wüste und erfahren in der Erkenntnis, dass die großen Menschen nicht wissen, was wirklich hinter den Dingen steckt. In seinem berühmten Werk, dem kleinen Prinzen, wird das gleich in der Anfangsgeschichte deutlich. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. In dem Buche hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um sie zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Ich habe sie dann den großen Leuten gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben mir geantwortet, warum sollen wir vor einem Hut Angst haben? Dabei zeigt das Bild gar keinen Hut, sondern eine gefährliche Riesenschlange, die gerade einen Elefanten verdaut und dadurch recht unförmig geworden ist. Da niemand von den Erwachsenen in der Lage war, das zu erkennen, gibt der junge Künstler das Zeichnen auf. Erst als der kleine Prinz ihn viele Jahre später in der Wüste um das Bild eines Schafes bittet, greift er wieder zum Stift, zeichnet das Altgewohnte und ist höchst erstaunt, dass der kleine Prinz sofort erkennt, was dahinter steckt. »Nein, ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf.« Hier also in der Einsamkeit der Wüste taucht endlich das erkennende Wesen auf. Unverdorben von der verlogenen Scheinwelt der Erwachsenen, voller Neugier, Liebe und Mitgefühl und ausgestattet mit ursprünglicher Weisheit. Der kleine Prinz, das ewige Kind im Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Buenos Aires, 1930. Meine kleine Mama, ich weiß nicht, weshalb ich heute an Le Mans denken muss. Wenn wir Kinder nach dem Abendessen schon im Bett lagen, sangst du zuweilen unten. Das drang zu uns wie der Widerhall eines ungeheuren Festes. Was Unendlichkeit ist, lehrte mich nicht die Milchstraße, nicht die Fliegerei, nicht das Meer, sondern das zweite Bett in deinem Zimmer. Es war ein wunderbarer Glücksfall, krank zu sein. Dieses Bett war ein Ozean ohne Grenzen, auf den die Grippe ein Anrecht verlieh. Wir, Das waren die 5 Kinder der Gräfin Marie de Saint-Exupéry und ihres Gatten Jean-Marie, der früh starb. Antoine, geboren im Jahre 1900, war der ältere der beiden Söhne und erklärter Liebling der Mutter. Seine aufgeweckte Beobachtungsgabe und ein forderndes Selbstbewusstsein verraten Briefe, die er aus dem Internat nach Hause schrieb. Geliebte Mama, es ist passiert. Ich habe gefrühstückt bei der Duchesse de Vendôme, der Schwester des Königs von Belgien. Die Sache macht mir riesigen Spaß. Sie und Monseigneur sind reizend. Ich habe nicht einen einzigen Fauxpas gemacht. Tante Anais war sehr zufrieden. Könntest du mir den Brief schicken, falls sie dir etwas darüber schreibt? Antoine war ein verwundertes und glückliches Kind. Der Lebenskampf machte ihn zum Manne. Durch den Fliegerberuf wurde er zum Helden und zum Dichter. Doch mehr noch als durch sein Heldentum, sein Dichten, sein bezauberndes Wesen, bleibt uns Antoine so nah durch seine unendliche Zärtlichkeit. So beschreibt die Mutter ihren Sohn im Vorwort des Buches, in dem sie später seine Briefe veröffentlichen wird. Ein Held also. Und ein Dichter. Und bezaubernd und zärtlich. Was aus dieser Charakterisierung nicht hervorgeht, aus den Briefen aber umso deutlicher, welch verzweifelte und letztendlich vergebliche Anstrengung Antoine unternahm, als Erwachsener eine Welt zu finden, in der er sich so wohl fühlte wie als Kind an der Seite der Mutter. Die Ausbildung verlief zunächst so, wie sie einem französischen Adligen anstand. Jesuitenschule, Studium und Militärdienst. Mittlerweile allerdings war ein Großteil des ererbten Vermögens dahingeschwunden und Antoine, der von seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Fliegen, zunächst nicht leben konnte, versuchte sich, angeblich seiner damaligen Verlobten zuliebe, in einem soliden Beruf, nämlich als Büroangestellter. Ein tristes Leben. Nach dem Bürojob folgten 2 Jahre als Handelsvertreter für Lastwagen. Dann endlich fand Saint-Exupéry seinen Traumberuf. Postflieger auf der Route Toulouse-Casablanca. Darin schien er die wilde Freiheit seiner Kindertage wiederzufinden und konnte sich gleichzeitig in der Familie Anerkennung verschaffen. Meine kleine Mama, hier bin ich in Dakar. Die Reise ist gut verlaufen, abgesehen von einer Notlandung in der Wüste. Ein Kamerad kam uns abholen und dann übernachteten wir in einem kleinen französischen Fort, das von aller Welt abgeschieden ist. Der Sergeant, der dort den Befehl führt, hatte seit Monaten keinen Weißen gesehen. Die Faszination, die Saint-Exupéry ergreift angesichts der exotischen Welt Afrikas und des gefährlichen Lebens der Piloten, setzt er um in seine Erzählungen. 1926 wurde sein erster Text veröffentlicht, »Der Flieger«. Es folgten »Südkurier« und »Nachtflug«. Er schreibt von Freundschaft und Vertrauen und von einfachen Männern, die zu Helden werden, weil sie den Wert des Lebens in Hingabe und Aufopferung sehen. Inzwischen habe ich die Einsamkeit kennengelernt. 3 Jahre Dienst in der Wüste haben sie mir ausgiebig zu Kosten gegeben. Zuerst ist die Wüste nur Leere und Schweigen, denn sie gibt sich nicht zu Liebschaften von einem Tage her. Kein Lama-Kloster, keine erdenweite Entfernung kann eine solche Einsamkeit bieten, in die nicht einmal ein Flugzeug dringt. Als man Saint-Exupéry nach Cap Juby berief, waren die Auseinandersetzungen auf ihrem Höhepunkt. Zu den Aufgaben des neuen Direktors gehörten diplomatische Verhandlungen mit den Mauren, um den Flugbetrieb der Post aufrechtzuerhalten. Er musste aber auch Piloten nach Abstürzen aus der Wüste retten. Saint-Exupéry scheint seine Sache gut gemacht zu haben, denn er erhielt für seine Arbeit schon bald den Orden der französischen Ehrenlegion. Jedoch waren nicht alle von der Berufsauffassung des Grafen restlos begeistert. Er, der meist im Schlafanzug herumlief und sein Büro nur mit ein paar Holzkisten möbliert hatte, war eigentlich für die Leitung eines Flughafens viel zu desorganisiert, behauptet einer seiner Mechaniker. Allein der Gedanke, sein Büro zu betreten, jagte mir Angst ein. Es war ein einziges Durcheinander. Offizielle Dokumente, Arbeitsnotizen, seine private Post und seine Zeichnungen. Wie konnte sich jemand in diesem Durcheinander zurechtfinden? Was mir wirklich an ihm gefiel, war sein eigenartig verträumtes Wesen. Aber aus der Sicht eines Mechanikers unterliefen ihm Fehler und er hatte Fantasien, die sich als gefährlich erweisen konnten. Ich habe auf zahlreichen Flügen seine Art zu fliegen miterlebt und hatte eine Heidenangst. Unkonzentriert und auch in lebensgefährlichen Situationen von entnervender Nonchalance sei er gewesen, heißt es weiter. Die Angehörigen der Nomadenstämme beeindruckte dieses Verhalten. Darauf und auf die beachtliche Körpergröße des Grafen anspielend, nannten sie ihn Le Grand Marabout Blanc, also den großen weißen Propheten. Oder auch, das jedenfalls berichtete Saint-Exupérys Mutter, den Herrn der Wüste. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzeln geschlagen, aus einem Samen, weiß Gott woher, und der kleine Prinz hatte diesen Spross, der den anderen Sprösslingen nicht glich, sehr genau überwacht. Der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann, eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte wohl, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen. Aber die Blume wurde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt. Sie zog sich langsam an. Sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen. Nun ja, sie wollte gefallen. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, hatte sie sich enthüllt. Und sie, die mit solcher Genauigkeit gearbeitet hatte, sagte gähnend: »Ach, ich bin kaum aufgewacht. Ich bitte um Verzeihung. Ich bin noch ganz zerrauft.« Da konnte der kleine Prinz seine Bewunderung nicht mehr verhalten. »Wie schön Sie sind!« »Nicht wahr?« antwortete sanft die Blume. »Und ich bin zugleich mit der Sonne geboren.« Der kleine Prinz erriet wohl, dass sie nicht allzu bescheiden war, aber sie war so rührend. »Ich glaube, es ist Zeit zum Frühstücken«, hatte sie bald hinzugefügt. »Hätten Sie die Güte, an mich zu denken?« Trotz der anfänglichen Begeisterung wird es irgendwann dazu kommen, dass der kleine Prinz genau wegen dieser schönen Rose seinen winzigen Heimatplaneten verlässt. Sie ist nämlich entsetzlich anspruchsvoll und stets unzufrieden. Es liegt nahe, in dieser Rose ein kaum verschlüsseltes Bild jener Frau zu sehen, die Saint-Exupéry im Jahre 1931 geheiratet hatte. Consuelo Suncin de Sandoval war die junge Witwe eines Schriftstellers aus Guatemala und hatte den Grafen mit ihrer exotischen Schönheit und dem kapriziösen Wesen sofort beeindruckt. In ihr fand er, der fliegende Verrückte, wie ihn Consuelos Freunde nannten, sein weibliches Gegenstück. Folgerichtig wurde es eine temperamentvolle und schwierige Beziehung. Keiner der beiden konnte mit Geld umgehen, keiner war in der Lage, einen Haushalt zu führen, und keiner konnte mit dem Wirbel leben, den der andere veranstaltete. Saint-Exupéry ergriff die Flucht vor den zahlreichen Freunden seiner Frau, die lärmend das Haus bevölkerten. Consuelo ihrerseits hielt nur mühsam die endlosen nächtlichen Vorträge aus, in denen er ihr seine Texte vortrug, unter anderem aus seinem in geradezu biblischem Ton gehaltenen Werk »Die Stadt in der Wüste«. Und sie war verzweifelt darüber, dass ihr Mann all seine Beziehungen spielen ließ, um trotz seines schlechten Gesundheitszustandes weiterhin riskante Militärflüge absolvieren zu dürfen. So hatte der kleine Prinz trotz des guten Willens seiner Liebe rasch an ihr zu zweifeln begonnen, ihre belanglosen Worte bitter ernst genommen und war sehr unglücklich geworden. »Ich hätte nicht auf sie hören sollen«, gestand er mir eines Tages. »Man darf den Blumen nicht zuhören. Man muss sie anschauen und einatmen. Die meine erfüllte den Planeten mit Duft, aber ich konnte seiner nicht froh werden. Ich hätte sie nach ihrem Tun und nicht nach ihren Worten beurteilen sollen. Sie duftete und glühte nur für mich. Ich hätte niemals fliehen sollen. Aber ich war zu jung, um lieben zu können.« Die Geschichte vom kleinen Prinzen entstand im Laufe des Jahres 1942. Saint-Exupéry lebte in dieser Zeit in den Vereinigten Staaten und hatte gerade einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich. Dort hatte er, um sich abzulenken, Andersens Märchen gelesen. Als er damals schon ein erfolgreicher Autor kurz darauf von seinem Verleger gebeten wurde, ein Kinderbuch zu schreiben, griff er deren märchenhaften Ton auf, um ihn in der Geschichte gleichzeitig ironisch zu brechen. Am liebsten hätte ich so angefangen. Es war einmal ein kleiner Prinz, der wohnte auf einem Planeten, der kaum größer war als er selbst. Und er brauchte einen Freund. Am liebsten hätte er, aber es ging nicht. Dieses hätte, das sowohl der Erzähler als auch seine Hauptfigur, der kleine Prinz, immer wieder äußern, es charakterisiert das Leben des Antoine de Saint-Exupéry, den die Psychologin Marie-Louise von Franz in ihrem Buch »Pur Eternus« als Musterbeispiel des ewigen Jünglings präsentiert. Ein männlicher Archetypus, der, unfähig sich von der Mutter abzulösen, zu lange die Charakterzüge eines Jugendlichen aufweist. Der »Pur Eternus« sucht nach einer vollkommenen, fehlerlosen Frau, die Göttin, die alle seine Bedürfnisse befriedigt und muss immer wieder neu entdecken, dass es sich bei seiner Partnerin nur um ein gewöhnliches menschliches Wesen handelt. Nach dem ersten sexuellen Kontakt mit ihr verschwindet die Faszination. Er wendet sich enttäuscht ab, um sein Idealbild auf die nächste Frau zu projizieren. Ein solcher Mann hat im Allgemeinen große Schwierigkeiten, sich an die Gesellschaft anzupassen. Denn das wäre von einem verborgenen Genie zu viel verlangt. Solche Menschen haben meistens auch große Mühe, den richtigen Beruf zu finden. Es ist nie ganz das Richtige. Nie genau das, was sie sich vorstellen. Auch eine Frau ist nie ganz die Richtige. Sie ist eine nette Freundin, aber... Immer gibt es ein Aber, das vor der Heirat oder einer sonstigen Verpflichtung steht. Das alles führt zu einer Form von Neurose, die als provisorisches Leben beschrieben worden ist. So die Psychologin. Diese Neurose könne, je nachdem, wie sie vom Einzelnen gelebt und bearbeitet wird, zur Quelle der Erneuerung werden, aber auch zur Ursache eines frühen Todes. Ein früher Tod findet sich ja auch im Kleinen Prinzen, das bei aller Poesie ein zutiefst melancholisches Buch ist, durch das sich von Anfang bis zum Ende die Trauer des Erzählers über den Verlust zieht. Denn am Schluss wird die Schlange den kleinen Prinzen auf dessen Wunsch hin mit ihrem tödlichen Biss auf den Weg zurückschicken, zu seinem Planeten und zu seiner Rose. Sein Körper aber muss zurückbleiben. Er ist zu schwer für die Reise. Das Wesentliche ist unsichtbar. Als Antoine de Saint-Exupéry von seinem letzten Aufklärungsflug, den er von Korsika aus unternahm, nicht mehr zurückkehrte, wurde von verschiedenen Seiten der Verdacht geäußert, er habe Selbstmord begangen. Andere, die ihn gut kannten, bezweifelten dies, so etwas habe seinem Ehrgefühl widersprochen. Vielleicht aber habe er, allen Anweisungen zum Trotz, einen kurzen Abstecher in den Luftraum über der Provence gemacht, um von der Luft aus das Haus seiner Mutter zu sehen. Einig aber waren sich alle darin, dass der Graf zum Zeitpunkt seines Verschwindens an einem Tiefpunkt in seinem Leben angekommen war und dass er sich auf seine Flüge nur sehr nachlässig vorbereitet und die Gefahr geradezu gesucht habe. Sein letztes abgeschlossenes Werk, »Der kleine Prinz«, gilt heute als eines der meistverkauften Bücher der Welt. Besonders beigetragen zum Erfolg haben vermutlich die Parallelen zwischen der Hauptfigur und ihrem Erfinder. Und so wie der kleine Prinz am Ende der Geschichte verschwunden war, um in den Sternenhimmel zurückzukehren, so scheint es auch sein Autor, der Pilot und Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry.